Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Eine reizende Landpartie, weiß Gott, da sitz ich 3 Tage und kann nicht vors Haus. Schnee und Hagel wirft mir beinahe Türen und Fenster ein. In diesem erbärmlichen Zustande soll ich mich nicht nach Dresden zurücksehnen. Es ist eine Aufgabe, die schwer zu beantworten ist. Ob ich es schlechter hätte treffen können? Doch will ich mir einbilden, dass ich für begangene Sünden büße. Immer kann's nicht so bleiben, und der Himmel wird wieder blau werden über Wittelsbach. Gearbeitet habe ich doch. Wie? Darauf kommt's nicht an. Mit dem Klinger bin ich fertig und würde ihn gleich mitgeschickt haben, wenn mein Herr Wirt mir nicht angelegen hätte, ihn lesen zu dürfen. Vielleicht macht es ihn menschlich, und er schreibt mir 1 Taler weniger an, schickt mir um Gottes Willen Bücher. Ich habe des Tages 1/2 Dutzend fürchterlich leere Stunden, wo ich melancholisch werden müsste, wenn ich sie nicht verlesen könnte. Ich stehe alle Morgen 5:30, auch 5 Uhr auf, weil ich nicht länger schlafen kann, aber arbeiten kann ich nichts vor 8 Uhr. Wie geht's euch aber? Seid ihr zufrieden? Ist Huber fleißig? Ist Minna gesund und Körner? Arbeitet er noch gern in dem Weinberge der Kommerziendeputation? Meinem beleidigten Dorschen schicke ich diesen Einschluss zur schleunigsten, gewissenhaftesten und pünktlichst gütigsten Besorgung. Sie möchte so gütig sein und anfragen lassen, wann man die Antwort könnte abholen lassen oder ob sie geschickt werden würde. Wenn Arnims noch nicht wieder in Dresden wären, so soll die Minna oder wer meinen Brief hinträgt, ihn wieder mitnehmen. Aber ich lasse Dorschen recht sehr bitten, die Botenfrau ja nicht weggehen zu lassen, ohne mir von dort her Antwort mitzunehmen, wenn man in der Stadt ist. Nachrichten von euch allen erwarte ich mit Ungeduld. Lasst mich vergessen, dass ich hier allein und verlassen bin. Ich bin oft bei euch, und aus mehr als 1 Grunde. Glaubt mir das. Adieu, adieu. Huber möchte mir neue Contemporain und was er sonst aufbringen kann, schicken. Wenn Briefe angelangt wären, so gebt sie ja der Botenfrau mit. Sie kostet mich 6 Groschen, also muss ich suchen, allen möglichen Profit von ihr zu ziehen. Noch einmal adieu. Es